Jetzt zum Inhaltlichen für die heutige Sitzung. Da ich das beim letzten Mal noch nicht gemacht habe, sage ich Ihnen erstmal ganz, ganz kurz noch ein paar Worte zum Aufbau des Gesamtblocks, in dem wir uns in den nächsten drei Sitzungen erstmal mit dem Bezugsproblem der Marx'schen Theorie beschäftigen werden, bevor wir dann auf die Wirkung im Feld der soziologischen Theoriebildung detailliert eingehen. Dazu geht es heute erstmal darum, so ein bisschen zu konturieren, was sind eigentlich die wesentlichen gesellschaftlichen Anstöße und Problemfelder, mit denen Marx konfrontiert ist und die Theoriebildung beeinflussen? Was sind auf der anderen Seite die epistemologischen Brüche? Also das heißt, die Brüche, die Marx mit den Voraussetzungen des Denkens seiner Zeit, teilweise aber auch mit eigenen Denkvoraussetzungen früherer Schriften im Lauf seines Werkes vollzieht. Dass wir darauf ein bisschen intensiver eingehen müssen, hat einen sehr, sehr einfachen Grund. Das Marx'sche Werk ist ein sehr heterogenes und Marx hat sich im Laufe seines Arbeitsprozesses mehrfach grundsätzlich auch selbst revidiert. Das heißt, wenn Sie den ganz jungen Marx lesen, dann werden Sie da Positionen finden, sowas wie in gewisser Weise Führungsansprüche der intellektuellen Avantgarde gegenüber der Mehrheit des Volkes, die Sie dann später bei den Leninisten zum Beispiel wiederfinden. Das Wichtige ist aber, dass Marx bereits in den 1845er, 46er Jahren, also so als Mitzwanziger, genau diese Ansprüche einer radikalen Kritik unterzogen hat. Ja, das heißt aber trotzdem, Sie finden im Marx'schen Werk eben beides, die Position, aber auch später die Kritik der Position und die Absetzung von dieser Position. Das ist nur ein Beispiel. Deswegen ist es relativ wichtig und deswegen muss ich Sie auch immer wieder damit konfrontieren, wie sich bestimmte Grundgedanken und Analyseformen im Laufe der Denkentwicklung verschoben haben. Auf der Grundlage will ich in der nächsten Sitzung dann ein bisschen ausführlicher auf das eingehen, was von Marx sozusagen oft als der Kern angesehen wird, nämlich die Kritik der politischen Ökonomie bzw. seine Analyse des Kapitalverhältnisses und was an den kapitalistischen Gesellschaftsdynamiken so alles dranhängt. Darüber hinaus wird es dann aber in der letzten Sitzung, die sozusagen diese Auseinandersetzung mit Marx im engeren Sinne abschließt, auch darum gehen, wie verortet der Marx eigentlich seine eigene Kritik in der gesellschaftlichen Wirklichkeit und welche Rolle und welche Funktion spricht er einer kritischen Theoriebildung oder einer kritischen Gesellschaftsanalyse für die Veränderung von Gesellschaft zu? Und wie kann so eine Veränderung überhaupt aussehen? Wann wird sie möglich? Deswegen dort diese Spannung, dieses Spannungsfeld von Marx zwischen Analyse, die auch möglichst sachlich sein soll, Kritik, die möglichst radikal sein soll, wissenschaftlicher Utopistik, also der Auskundschaftung von Möglichkeitsräumen, welche anderen Gesellschaften wären möglich, die aber trotzdem den wissenschaftlichen Anspruch haben soll, und revolutionärer Praxis, in der die Theorie auch in einem sehr spezifischen Sinne beansprucht oder hofft, in gesellschaftliche Wirklichkeit verändern eingreifen zu können. Das auch nicht nur, weil es da um Marx geht, sondern tatsächlich werden damit Spannungsfelder aufgemacht, die auch die gesamte soziologisch-theoretische Auseinandersetzung bestimmen. Vieles davon wird Ihnen zum Beispiel im sogenannten Werturteilsstreit in den Sozialwissenschaften wieder begegnen. Gut, zur heutigen Sitzung. Es geht also jetzt erstmal um Ausgangsimpulse, Anstöße und Problemfelder der Marx'schen Theoriebildung. Es geht um die konkreten gesellschaftlichen Bezugsprobleme, also wovon geht Marx eigentlich aus, auf welche gesellschaftlichen Entwicklungen reagiert er. Und es geht um die genuine Begriffsarbeit und um die genuinen Denkbewegungen, in der sozusagen diese gesellschaftlichen Erfahrungen spezifisch verarbeitet werden. Und abschließend werde ich Ihnen noch was zum grundlegenden Denkansatz an der Bestimmung von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften bei Marx erzählen, was dann die Vorbereitung für die nächste Sitzung sein wird. Erstmal als kleiner Vorlauf, das ist aber ziemlich wichtig, einmal um zu verstehen, was Marx eigentlich als Kritiker anderer Theorien macht und anderer Wissenschaften macht. Andererseits aber auch, um zu verstehen, warum ich Ihnen in dieser Vorlesung immer mal wieder mit Popkultur kommen werde, was man ausgehend von Marx vielleicht nicht erwartet. Da ist es erstmal wichtig und ganz sinnvoll, sich kurz anzugucken, wie Marx eigentlich das Verhältnis seiner wissenschaftlichen Verarbeitung gesellschaftlicher Problemlagen und Widersprüche zu anderen ideologischen Formen bestimmt, die es in der Gesellschaft ja auch immer gibt. Dazu ein kleines Zitat. In der Betrachtung gesellschaftlicher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen, philosophischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts gesellschaftlicher Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, darauf gehe ich am Ende nochmal detaillierter ein, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. So wenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilen kann, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dieses Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus den vorhandenen Konflikten zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Hier sind jetzt zwei Sachen wichtig. Also zum Ersten ist relativ klar, große gesellschaftliche Umwälzungen, die werden zwar immer manifest in bestimmten Ideenkämpfen auch, die werden mit moralischen Argumenten begründet, egal von welcher Seite, ne, alle argumentieren immer furchtbar moralisch, die werden in kulturellen Formen, ne, zum Beispiel in der Kunst, mitgetragen und mit vorbereitet, aber das Wichtige ist für Marx, das sind alles nicht die Ursachen, sondern das sind sozusagen bestimmte sekundäre Phänomene, in denen sich Umwälzungen widerspiegeln und anzeigen, die andere strukturelle Ursachen haben. Diese strukturellen Ursachen müssen in den gesellschaftlichen Widerspruchsdynamiken und in konkreten gesellschaftlichen Konfliktlagen ausgemacht werden. Dabei ist es jetzt aber wichtig, dass Marx nicht so eine einfache These vertritt, vollkommen egal, was die da moralisch daherreden oder in der Kunst machen, sondern es ist eben so, dass es genau diese Formen sind, also die politischen, religiösen, moralischen, rechtlichen, in denen sich die Individuen einer bestimmten Epoche der grundlegenden Strukturkonflikte bewusst werden und sie ausfechten. Und das heißt, die Art und Weise, wie gesellschaftlich Strukturprobleme entweder wirklich überwunden werden, was in den seltensten Fällen passiert, oder wie sie prozessiert werden, also wie sie in einer veränderten Form reproduziert werden, ohne dass die grundlegenden Widersprüche damit gelöst sind, wie das geschieht, hängt wesentlich eben von diesen ideologischen Formen ab, in denen sich die Individuen der Konflikte bewusst werden und sie ausfechten. Das heißt, deswegen kann man die auch nicht vernachlässigen, weil das sind sozusagen die wichtigsten Indikatoren und Anzeiger dafür, dass es überhaupt Strukturprobleme gibt zum Beispiel. Die Wissenschaft hat für Marx jetzt eine spezifische Stellung. Sie ist nämlich eine ganz besondere, relativ autonome Form der Verarbeitung von Phänomenen in Begriffe. Und mit dieser besonderen, relativ autonomen Form der Verarbeitung von Phänomenen in Begriffe verbinden sich Ansprüche. Die Begriffs- und Analysearbeit soll nämlich eben die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturprinzipien, Widersprüche, Funktionslogiken rekonstruieren, um die Phänomene, also zum Beispiel einzelne Krisen, das einzelne Verhalten, einzelne Akteure in bestimmten Strukturgefügen, um diese erscheinenden Phänomene und ihre Regelmäßigkeiten zu erklären. Das kann sie nur machen, darauf werde ich dann noch ein bisschen eingehen, indem sie nicht einfach hinguckt, ne, das geht nicht nur rein empirisch, sondern Wissenschaft muss Gesetzmäßigkeiten konstruieren, die so unmittelbar nicht sichtbar sind. Ne. Das macht die Physik nicht anders, Gravitation zum Beispiel sehen sie nicht, sie sehen nur, dass irgendwie eine Kugel zum Beispiel eine andere beeinflusst. Wie dieser Einfluss ist, die Gesetzmäßigkeit dahinter sehen sie nicht, die können sie nur konstruieren. Das ist jetzt der wesentliche Punkt dabei. Das Wichtige ist jetzt, und da geht es zum Verhältnis der wissenschaftlichen Reflexion zu anderen Formen der Verarbeitung derselben Impulse, Anstöße und Probleme in der Gesellschaft, dass dahinter eben häufig dieselben Impulse, Anstöße und Probleme stehen. Das heißt jetzt auch, wo die Sachen von denselben Dingen angetriggert werden, ist es auch relativ wahrscheinlich, dass es strukturelle Entsprechungen zwischen der wissenschaftlichen Verarbeitung, also zwischen wissenschaftlichen Begriffen, und der alltäglichen Verarbeitung der Individuen gibt. Ne? Zum Beispiel, dass es irgendwie Geschlechterkonflikte gibt in der bestehenden Gesellschaft, die irgendwas mit der Verteilung von produktiven und reproduktiven Aufgaben, mit der Trennung von öffentlicher und privater Sphäre und so weiter und so fort zu tun haben. Das ist in der Alltagswelt der Akteurinnen ebenso präsent wie zum Beispiel in Filmen und so weiter und so fort. Das wird da überall reflektiert. Ohne dass aber notwendig damit auch ein Bewusstsein der zugrunde liegenden Strukturbeziehungen einhergeht. Aber trotzdem gibt es eben strukturelle Entsprechungen in den Problemen, die verarbeitet werden. Was die Wissenschaft jetzt auszeichnet, das wäre zumindest der Anspruch und wäre möglicherweise auch manchmal Wirklichkeit, wenn die Wissenschaft noch nicht so runtergerockt ist, wie sie das in der heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit meist ist. Was die Wissenschaft auszeichnet, ist, dass es da spezifische Freiheitsgrade des der Bewusstwerdung gibt. Ne? Also Wissenschaftlerinnen haben einfach extrem viel Zeit, um sich über Zusammenhänge, die andere nur irgendwie so verzeichnen, noch nachträglich Gedanken zu machen, das in Begriffe zu verarbeiten. Die Hoffnung von Marx ist jetzt, dass solche Bewusstwerdungsprozesse auch in die Gesellschaft zurückgespeist werden können. Und der Anspruch ist mehr oder weniger, dass die Art und Weise, wie man Gesellschaft wirklich bewusst gestalten kann, wie man sich zu bestimmten Prozesslogiken und Zwängen nicht nur sekundär verhält, ne, die allgegenwärtige Anrufung des Marktes oder der Marktzwänge, denen wir alle unterworfen seien, sondern wie man sie so versteht, dass man sie auch verändern kann. Das ist sozusagen die Hoffnung, das kann Wissenschaft leisten, indem sie mit der vielen frei verfügbaren Zeit eine bessere Adäquanz, nie eine absolute Deckung, aber eine bessere Übereinstimmung zwischen Begriffen und Wirklichkeit herstellt. Ne? Nur wenn wir gesellschaftliche oder sonstige Gesetzmäßigkeiten verstanden haben, dann können wir uns auch bewusster dazu verhalten. Sonst verhalten wir uns immer nur sozusagen unbegriffen dazu. Gut. Das und dazu werde ich in der dritten Vorlesung des Marx-Blocks ausführlicher was sagen, hat für Marx jetzt aber nichts damit zu tun, dass es einen privilegierten Erkenntnisstandpunkt der Wissenschaft gibt. Deswegen kann die Wissenschaft auch keine Avantgarde- oder Führungsansprüche rechtfertigen. Also das wäre sozusagen das Missverständnis, das Jakobiner, Frühsozialisten mit den heutigen Technokraten in der EU oder mit den Leninisten teilen, wo es immer darum geht, dass man sozusagen mit dem Anspruch wissenschaftliche Objektivität behauptet, sagen zu können, was gesellschaftlich wirklich und unbedingt getan werden muss. Diese Sonderposition kann es für Marx nicht geben, weil auch die Wissenschaft ein gesellschaftlich bedingtes Phänomen ist, innerhalb derselben gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie guckt also nicht objektiv von außen drauf, sondern ist immer in diese Verhältnisse verwickelt und kann deswegen auch nicht eben sozusagen diese Führungsansprüche erheben, als hätte sie die absolute Wahrheit irgendwo in der Schublade. Was sie aber kann, das ist dann wieder die Hoffnung, ist aufgrund der spezifischen gesellschaftlichen Stellung mit ihren spezifischen Freiheitsgraden, die sie hat, wissenschaftliche Kritik zu formulieren, die mitunter auch zum Katalysator gesellschaftlicher Umwälzungsprozesse wird. Also ganz einfach dadurch, dass sie bestimmte diffus bewusste Konflikte auf einen begrifflichen Punkt bringt, von dem aus man dann weiterarbeiten kann. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Begriffsarbeit abgeschlossen ist, sondern es ist das Wichtige, das ist dann eben wieder ein dialektischer Prozess, auf den ich in der dritten Sitzung noch zu sprechen kommen werde. Die Zwischenergebnisse wissenschaftlicher Praxis müssen immer wieder von den Ergebnissen der wirklichen gesellschaftlichen Praxis her kritisiert und revidiert werden. Also auch deswegen, Wissenschaft ist selbst nichts Abgeschlossenes, sondern ist etwas, das im Prozess der gesellschaftlichen Wirklichkeit irgendwie drinsteckt. Das was Sie jetzt noch mehrfach erleben werden, was Marx macht, wenn er sich mit anderen ideologischen Formen auseinandersetzt, soll jetzt vorausgehend schon mal ganz, ganz kurz bestimmt werden, nämlich was ist eigentlich Ideologiekritik? Da denken viele Leute immer, Ideologiekritik heißt einfach irgendjemandem vorwerfen, hey, du blöde Socke, du hast das falsche Bewusstsein, ich habe das Richtige, du bist Ideologe und ich bin das Gegenteil. Darum geht es gerade nicht, sondern Ideologiekritik ist erstmal eine Methode für Marx, mit der gesellschaftlich gültige, also objektive Gedankenformen, die bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen wirklich entsprechen und sie in spezifischer Form ausdrücken, ohne aber die zugrunde liegenden Strukturen, Widersprüche, Veränderungspotenziale vollständig zu begreifen. Diese ideologischen Verarbeitungsformen sollen auf die wirklichen Verhältnisse bezogen werden und dadurch sozusagen besser verstanden werden als die ideologischen Verarbeitungsformen selbst. Andererseits sind die Vorformen, also das, was kritisiert wird, mit dem man sich auseinandersetzt, überhaupt auch ein Schlüssel, weil darin gesellschaftliche Wirklichkeit versteckt ist für die eigene Rekonstruktions- und Konstruktionsarbeit. Das heißt, was die Kritik jetzt irgendwie leisten soll, die soll als eine Beobachtung zweiter Ordnung, wie Luhmann das später genannt hätte, das, was sie in ihrem Gegenstand findet, Luhmann nennt das dann Paradoxien, Marx spricht von Inkonsequenzen, Halbheiten und ungelösten Widersprüchen bei den besten ihrer Bootführer. Sie soll daran zu entschlüsseln versorgen, was steckt eigentlich dahinter. Ne? Wenn ich sage, ich erkenne Ricardo und Smith als die besten Bootführer der politischen Ökonomie an, wie Marx das ja tut, also er würdigt die sehr hoch und schätzt die sehr hoch, wie kommt es dann, dass ausgerechnet diese Wortführer sich in ungelöste Widersprüche verstricken? Und wie kann ich diese ungelösten Widersprüche in den Texten erklären, indem ich sozusagen die Verhältnisse, die dort verarbeitet werden, besser auf den Punkt bringe? Das wäre der Anspruch. Damit gibt es dann eine Schnittstelle zu dem, was später Wissenssoziologie oder Diskursanalyse oder historische Semantikstudien werden. Dazu gibt es dann eine eigene Vorlesung, in der das so ein bisschen aufgedröselt wird im Verhältnis zu anderen soziologischen Theorien und Analysemethoden. Was das Wichtigste jetzt ist, als Ideologiekritikerin können Sie nicht einfach sagen, blöd, sondern Sie müssen Ihren Gegenstand erstmal auch wirklich ernst nehmen, vielleicht sogar ernster, als Ihr Gegenstand sich selbst nimmt, um darüber hinausgehende Deutungen zu entwickeln. Das gilt jetzt eben auch für den Umgang mit Popkultur, als einer der wichtigsten ideologischen Formen der Gegenwart, in der so ziemlich alle Widersprüche irgendwie verarbeitet werden und irgendwie auch ausgefochten werden mitunter. Und das wird ein großes Thema zum Beispiel in den Cultural Studies sein, zu denen es auch eine eigene Vorlesungssitzung gibt. Damit ist auch gesagt, warum ich mich ganz gerne dann doch immer mal wieder auf Popkultur beziehe. Und das werde ich heute für die Ausgangspunkte marxischer Problemlagen zunächst auch tun. Weil es einfach so ist, dass bestimmte Ausgangsimpulse von Kritik und bestimmte Bezugsprobleme dann manchmal auch popkulturell reflektiert werden und die Ausgangsimpulse in der Gegenwart häufig noch dieselben sind wie zu Marx-Zeiten. Sie sollten mitlesen, weil der Text ist in einer anderen Weise ebenso schwer verständlich wie Marx manchmal. Das geht jetzt noch eine ganze Weile so weiter, weil außer Brennen und Farbbrennen von irgendwas Bestehendem kommt die radikale Popkultur dann doch auch meistens nicht weiter. Wir wollen dann gucken, wie man mit Marx vielleicht doch etwas weiter kommt. Zunächst mal habe ich den Text aber ausgesucht, weil er eigentlich ganz schön so ein paar grundlegende strukturelle Entsprechungen und Deckungen mit der Haltung des jungen Marx vor allen Dingen zeigt. Und auch ein paar Ahnungen von dahinterliegenden Strukturproblemen zeigt, die der junge Marx auch irgendwie hat. Ich werde das jetzt aber so ein bisschen abgleichen, dass ich so aus der Perspektive des älteren Marx auf Rage Against the Machine gucke, der den Jungs dann gleichzeitig sagt, ja Leute, ich war auch mal jung und militant und naiv, aber habe mich doch ein bisschen weiterentwickelt. Gut, was ist jetzt ein geteiltes Ausgangsproblem? Also ein Ausgangsproblem, das Rage Against the Machine offensichtlich hat. Sie können einfach nur Just Another Bomb Track schreiben. Also irgendetwas, was macht, was schon tausendfach gemacht worden ist, nämlich mit irgendeiner radikal-kritischen Attitüde auftreten. Und diese radikal-kritische Attitüde, das zeigt die Erfahrung, ist gerade in der modernen Popkultur, aber auch in den gesellschaftlichen Verhältnissen zu Marx-Zeiten, eigentlich immer wieder vereinnahmt worden und damit auch zum Verlöschen gebracht worden. Ne, bei Rage Against the Machine bezieht sich das dann darauf, dass die Lutscher, woran auch immer, jetzt deswegen glauben, dass sie ihre Kritik eben auch zum Verlöschen bringen können. Und bei Rage Against the Machine sind das natürlich popkulturelle Formen, also es geht um Punk, um Hip-Hop, um Rap, um Hardcore, um Metal und so weiter und so fort. Bei Marx sind es andere radikal kritisch auftretende Intellektuelle seiner Zeit, also vor allen Dingen die Junghegelianer und die Frühsozialisten. Jetzt gibt es in dem Verhältnis zu diesen Formen von radikaler Kritik und gesellschaftlicher Wirklichkeit auch einen geteilten Anspruch, den der junge Marx jetzt mit den Rage Against the Machine Jungs auch gemeinsam hat. Es ist nämlich der Anspruch, to drop it at a higher level, also das heißt, die Kritik auf eine andere Stufe zu heben, von der aus man dann, das ist auch eine geteilte Haltung, also der junge Marx ist genauso arrogant wie Rage Against the Machine hier, den anderen so ein bisschen verächtlich nach unten weiterreichen kann, was sie alles eigentlich in ihrer Kritik bisher falsch gesehen haben und warum ihr Anspruch, die radikale Avantgarde nicht zu sein, nicht gerechtfertigt ist, weil man selbst überhaupt erst die wirklich radikale Kritik formuliert, von der man hofft, dass sie vielleicht auch nicht systemisch zu vereinnahmen ist. Marx' Ansage an die Punks von den deutschen Ideologen ist, er will ihren philosophischen Kampf mit den Schatten der Wirklichkeit, der sich in diesem philosophischen Kampf irgendwie auch noch zeigt, blamieren. Der Ansatzpunkt, wie man das jetzt macht, ist in beiden Fällen auch ziemlich gut geteilt. Wenn man nämlich schon viele Elemente radikaler Kritik irgendwo vorfindet, dann erfindet man das Fahrrad nicht neu, sondern man macht Crossover. Crossover ist auch die musikalische Form, mit der man Rage Against the Machine irgendwie versucht hat einzuordnen, weil die mixen halt alles bunt zusammen, ne? Hip-Hop, Rap, Hardcore, bisschen Metal. Das sind so die Verarbeitungsformen. Bei Marx würde man meistens eher von Synthese sprechen, ne? Das heißt, er greift bestimmte kritische Impulse aus dem Frühsozialismus und von den Junghegelianern auf. Ich würde eher sagen, Marx ist auch Crossover, ganz einfach deswegen, weil es bei ihm nicht darum geht, sozusagen eine abschließende Synthese von allem zu machen, sondern es geht sozusagen darum, interessante neue Beziehungen herzustellen zwischen verschiedenen Elementen, die schon da sind. Der Anspruch ist jetzt, dass in dieser neuen Form, in der verschiedene Elemente, die man schon vorgefunden hat, neu eingeordnet werden, auch ein radikaler Bruch mit den vorangegangenen Stufen der Kritik möglich wird, den eben dann vorgeworfen wird, auf einem Level zu konkurrieren, das längst überflüssig, längst obsolet geworden ist. Ne? Das wäre dann die Haltung, burn the bridge and delete those who compete at a level that's obsolete. Dazu Marx' Ansage an die Punks von den junghegelianischen Ideologen. Die junghegelischen Ideologen sind trotz ihrer angeblich welterschütternden Phrasen, da findet sich sehr subjektiver Anarchismus zum Beispiel da drin, vorbereitet schon, trotz ihrer angeblich welterschütterten Phrasen die größten Konservativen. Sie haben den richtigen Ausdruck gefunden, nur gegen Phrasen zu kämpfen. Sie vergessen nur, dass sie diesen Phrasen selbst nichts als Phrasen entgegensetzen und dass sie die wirklich bestehende Welt keineswegs bekämpfen, wenn sie nur die Phrasen dieser Welt bekämpfen. Das Problem, das Marx hier hat, ist einfach das, dass die Junghegelianer sehr radikal zum Beispiel irgendwelche Eigentums- und Rechtsformen kritisieren und dann dagegen so eine bestimmte Fiktion irgendwie des befreiten Subjektes, des freien Menschen setzen, der auf einmal irgendwie alles anders machen können soll. Und der Bezugspunkt ist jetzt, wir müssen sozusagen auf die wirkliche Welt und auf die wirklichen Kämpfe schauen, die möglicherweise anders beschaffen sind. Da hat Rage Against the Machine erstmal auch ein ähnliches Ausgangsproblem, ne, weil der Vorwurf wäre auch hier, warum sind die anderen Kritiken obsolet? Na gut, wenn Sie sich zum Beispiel Rockmusik angucken, dann merken Sie immer, die kritisieren sehr viele einzelne Phänomene, ne, dass sie immer so gedisst werden, dass sie keine ordentliche Bildung bekommen haben, dass sie dies und jenes nicht bekommen haben. Wenn man sich dann aber sozusagen anhört, was sie wirklich fordern, dann sind sie genauso wie die Junghegelianer die größten Konservativen, weil die Traumwelten sind dann einfach nur die Welten, in der sie irgendwie der King sind. Und King sein heißt am Ende dann meistens doch in relativ konservativen Rollenmustern zu funktionieren, muss man sich nur mal die Geschlechterleitbilder im Rap angucken. Ja, also das heißt, es geht sozusagen um die Kritik einzelner Erscheinungen, denen irgendwas entgegengesetzt wird, wo aber die grundlegenden Zusammenhänge und die wirklichen gesellschaftlichen Bewegungen, die dahinter stehen, ausgeblendet werden. Was guckt man sich jetzt stattdessen an? Stattdessen, das wäre wieder der geteilte Bezugspunkt, geht es um den Anspruch zu zeigen, okay, das, was sich in diesen Gedankenformen irgendwie widerspiegelt, dahinter steckt eine wirkliche Krise, dahinter stecken wirkliche Entwicklungsverläufe der wirklichen politischen, Flames of the Flag, der wirklichen ökonomischen, Business that burned us all, und der ideologischen Form, also der News and Fuse that twist reality. Und der Anspruch ist jetzt, diese Krise ist schon valent, und in dieser valenten Krise befindet sich nicht nur die Ökonomie und die Politik irgendwie in einem Krisenzusammenhang, sondern auch die ideologischen Formen werden brüchig und erlauben an einigen Stellen vielleicht nicht den absoluten freien Durchblick, da sind Rage Against the Machine naiv, dass sie den hätten, aber sie erlauben an einigen Stellen zumindest die Brüchigkeit zu sehen, die bestimmte ideologische Formen nicht mehr glaubhaft machen. Das wäre dann hier die Haltung zu sagen, enough, I call the bluff, fuck Manifest Destiny. Zu Manifest Destiny muss man wissen, dass das sozusagen die wichtigste ideologische Doktrin in den USA, aber eigentlich in der gesamten westlichen Welt seit dem 19. Jahrhundert ist. Kann man übersetzen mit göttliche Fügung oder mit notwendigem Schicksal, ne, das sich eben nur manifestiert. Und diese göttliche Fügung ist in dem Fall eben der ideologische Anspruch der westlichen Welt, alle anderen mit ihren Kulturen, Werten und vor allen Dingen ihren Gütern irgendwie beglücken zu müssen. Das ist Manifest Destiny, also zuerst rechtfertigt man dafür natürlich die Auslöschung der amerikanischen Ureinwohner. Die Grundstruktur des Narrativs finden Sie aber auch in dem, was im 19. Jahrhundert als Würde des weißen Mannes verhandelt wird. Die Würde des weißen Mannes ist es eben, dass er Kolonialherr werden muss, um die ganzen unterentwickelten Völker zu entwickeln. Und diese Würde tragen wir, wenn Sie sich viele ideologische Narrative ansehen, bis heute. Das wird hier als Bluff bezeichnet. Manifest Destiny ist eben etwas, was in Marx' Sinne ein notwendig falsches Bewusstsein wäre, aber das werden wir dann noch sehen, das ist dann wieder der Unterschied, notwendig falsches Bewusstsein ist mehr als nur ein Bluff, den man einfach beschauen kann. Der Anspruch jetzt irgendwas anders zu machen, hier die Gedanken des militanten Mainz, der sich einfach durchsetzt, gut, da würde Marx wahrscheinlich sagen, Jungs, ihr seid eigentlich selbst noch Junghegelianer, weil ihr denkt, ihr könnt sozusagen einfach mit euren radikalen Gedanken die Wirklichkeit erschüttern. Und so einfach ist es nicht. Es gibt aber einen geteilten Anspruch wieder dahinter, bei Marx in dem bekannten Zitat ausgedrückt, zum Beispiel, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das macht man aber nicht einfach Kraft der gedanklichen Wassersuppe. Das ist der Anspruch aus einem anderen Marx-Zitat. Ideen können immer nur über die Ideen des alten Weltzustands hinausführen. Ideen können überhaupt nichts ausführen. Zum Ausführen der Ideen bedarf es der Menschen, welche eine praktische Gewalt aufbieten. Für die Hoffnung, dass man diese Menschen irgendwie finden kann, braucht man, das gibt es auch in beiden Fällen, sozusagen objektive soziale Differenzen, die nicht nur Differenzen des mehr oder weniger sind, sondern die auch objektive soziale Interessendifferenzen sind, die politisierbar sind, die es in der bestehenden Gesellschaft gibt. Bei Marx ist es halt so, dass er vor allen Dingen in der Jugendphase eine sehr klare Unterscheidung macht zwischen den Klassen, die vom bestehenden Weltzustand profitieren und ihn deswegen auch exekutieren, also ihn deswegen auch tragen, und denen, die im bestehenden Weltzustand benachteiligt sind, also die Klasse mit den radikalen Ketten, das Proletariat. Da werden wir sehen, dass der spätere Marx dieses Verhältnis auch nicht mehr so einfach sieht, weil die Konfliktlinien und Widerspruchsdynamiken in der Gesellschaft sozusagen quer durch alle gesellschaftlichen Klassen und Schichten für ihn dann hindurchgehen. Aber in der Frühphase hat er genau diese Vorstellung, ne, das wird hier auch ganz klar aufgemacht, es gibt die Landlords und die Powerhouse und es gibt My People, die von denen irgendwie ausgebeutet und unterdrückt werden. Jetzt gibt es auch eine spezifische geteilte Haltung, zumindest beim jungen Marx, mit der notwendigen Verbindung der radikalen Kritik mit den praktischen Kämpfen. Das drückt sich bei Rage Against the Machine in der dann doch auch wieder recht naiven Hoffnung aus, dass das, was als Skizze im Notizbuch angefangen hat, die Punks da draußen befähigen wird, eine andere Sicht auf die Welt zu gewinnen und irgendwie zu erkennen oder auch zu befürchten, dass das Spiel verändert werden kann, wenn sie intervenieren, also wenn sie eingreifen. Das ist dann in einer ähnlich gelagerten Ansage des jungen Marx in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation vollziehen. Hat nicht so gut geklappt, warum nicht, werden wir auch sehen, und wir werden auch sehen, warum der ältere Marx dann ganz gut erklären kann, warum solche naiven Erwartungen nicht klappen. Das heißt, das Verhältnis von gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen und gesellschaftlichen Kämpfen und Intellektuellen ist irgendwie ein komplexeres, als dass da einfach der Blitz des Gedankens in den naiven Volksboden einschlägt. Da muss ein komplexeres sein. Damit verbindet sich auch, und das wäre dann wieder die klare Distanz, verbindet sich auch eine gänzlich andere Haltung zur Rolle der Gewalt und zur Rolle der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja, die meisten bis heute radikal sich nennenden Kritiken haben sie dann letzten Endes nur den Anspruch der Zerschlagung, der Zerstörung oder des Niederbrennens. Nur daraus entsteht nicht unbedingt was Neues. Und wie Hannah Arendt mal sehr schön gegen Leninisten und Maoisten formuliert hat, Marx hat vielleicht mal geschrieben, dass die Gewalt der Geburtshelfer jeder neuen Gesellschaft ist, die mit der die alte schwanger geht, aber dass der Geburtshelfer oder die Geburtshelferin die neue Gesellschaft eben ebenso wenig macht wie die Hebamme das Kind. Also das heißt, Gewalt kann irgendwie eine wirklich verändernde Wirkung nur haben, wenn bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu Marx: Wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Damit ist jetzt auch der klare Unterschied angedeutet zu einer Kritik, die bloß ablehnt. Es geht bei Marx immer darum, in der kapitalistischen Gesellschaft die Möglichkeitsbedingungen für andere Formen der Vergesellschaftung zu finden. Und das sind bei Marx nicht nur die Produktivkräfte, dass wir zum Beispiel immer mehr Waren produzieren, die wir vielleicht auch irgendwie anders verteilen könnten als inzwischen ca. 48% der globalen Kalorienproduktion in den globalen Distributionsketten zu vernichten. Ne? Zum Beispiel das würde eine andere Möglichkeit der Verteilung eröffnen. Dann bräuchten wir kein Welthungerproblem mehr zu haben. Aber abgesehen davon sagt Marx auch, man muss die Verkehrsverhältnisse sich angucken. Das heißt, in den liberalen Ideologien oder auch in den bürgerlichen Rechtsverhältnissen sind bestimmte Möglichkeitsbedingungen aufgehoben, hinter die keine andere Gesellschaftsform zurückfallen sollte. Hm? Sie haben gerade 48% genannt, haben Sie eine Quelle dafür? Da gibt es einige Quellen, die werde ich auch nochmal anführen. Also es gibt eine schöne populärwissenschaftliche Zusammenfassung, könnte für die Tobi interessant sein. Das Buch heißt einfach Die Essensvernichter. Ich weiß nicht mehr, Autorin habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber findet man auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Gut. wie kommt der Marx jetzt dahin oder wie ist der Marx dahin gekommen, die ganzen Sachen etwas komplexer zu sehen. Kann man sich mal ausgehend von einem eigenen Text von ihm angucken. Marx in der Rekonstruktion seines Denkwegs. Mein Fachstudium war das der Jurisprudenz, die ich jedoch nur als untergeordnete Disziplin neben Philosophie und Geschichte betrieb. Im Jahr 1842-43 als Redakteur der Rheinischen Zeitung kam ich zuerst in die Verlegenheit, über sogenannte materielle Interessen mitsprechen zu müssen. Die Verhandlungen des Rheinischen Landtags über Holzdiebstahl und Parzellierung des Grundeigentums, die amtliche Polemik über die Zustände der Moselbauern, Debatten endlich über Freihandel und Schutzzoll, gaben die ersten Anlässe zu meiner Beschäftigung mit ökonomischen Fragen. Andererseits hatte zu jener Zeit, wo der gute Wille weiterzugehen Sachkenntnis vielfach aufwog, ein schwaches philosophisch gefärbtes Echo des französischen Sozialismus und Kommunismus sich in der Rheinischen Zeitung hörbar gemacht. Ich erklärte mich gegen diese Stümperei, gestand aber zugleich, dass meine bisherigen Studien mir nicht erlaubten, irgendein Urteil über den Inhalt der französischen Richtung selbst zu wagen. Die erste Arbeit, unternommen zur Lösung der Zweifel, die mich bestürmten, war eine kritische Revision der Hegelschen Rechtsphilosophie. Meine Untersuchung mündete in dem Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse wie Staatsform weder aus sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts unter dem Namen bürgerliche Gesellschaft zusammenfasst, dass aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Es gibt also hier erstmal ganz konkrete gesellschaftliche Bezugsprobleme, die für Marx zur Hinwendung zu politisch-ökonomischen und gesellschaftlichen Problemfeldern führen. Vorher war er nicht nur ein ganz fröhlicher Jurastudent, sondern sein Studium der Philosophie vollzog sich vor allen Dingen mit den anderen Junghegelianern zusammen bei Saufgelagen. Wenn es jetzt nicht konkrete gesellschaftliche Bezugsprobleme gegeben hätte, wäre Marx wahrscheinlich einfach nur ein weiterer Junghegelianer unter anderem geworden. Dann sollte man sich mal angucken, was diese gesellschaftlichen Bezugsprobleme sind, die Marx nennt. Die Holzdiebstahlgesetze und die Lage der Moselbauern sind damals sehr groß verhandelte Sachen. Bei den Holzdiebstahlgesetzen geht es vereinfacht gesagt darum, dass das Sammeln von Holz, also das bisher freie Sammeln von Holz, zu einem Strafdelikt wird. Also das heißt, die Leute dürfen nicht mehr einfach in den Wäldern Holz sammeln, auch keine Bären mehr, kein freies Jagdrecht und so weiter und so fort. Und die Lage der Moselbauern, da geht es um Verhandlungen, die sich genau mit dieser Veränderung der Eigentums- und Rechtsverhältnisse für bestimmte gesellschaftliche Gruppen vollzieht, deren Lage verschlechtert sich nämlich ganz massiv. Das sind jetzt Beispiele für das, was der spätere Marx im Kapital als die sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet. Und in der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, also wie kann überhaupt Kapital Kapital werden, wie kann Kapital akkumuliert werden, bevor die Kapitalakkumulation, wie ich sie Ihnen in der nächsten Sitzung darstellen werde, bereits gesellschaftlich in Gang ist. Diese ursprüngliche Akkumulation beschäftigt sich mit der Frage, wie ist die kapitalistische Wirtschaftsform eigentlich durchgesetzt worden. Das erfordert jetzt alles Mögliche, vor allen Dingen erfordert sie aber ein was, nämlich die Zentralisierung des Besitzes, der materiellen Grundlagen der Produktion, und sie erfordert neue Eigentumsrechte und die Verallgemeinerung dieser Eigentumsrechte, nämlich die Entstehung des modernen Privateigentums. Jetzt finden wir Privateigentum ja meistens schön, haben wir auch ganz gerne was davon. Man muss sich jetzt mal überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn eine Gesellschaft, die noch kein Privateigentum in dieser Funktion und in dieser ausgeprägten Form kennt, auf einmal rechtlich auf Privateigentum umgestellt wird. Nun, das impliziert einfach für die Bevölkerungsmehrheit, dass ihnen die Zugriffsrechte auf ihre Lebensgrundlagen entzogen werden. Und nicht nur das, sie müssen auch ihre Lebensgewohnheiten, die sie bisher hatten, radikal in allen möglichen Bereichen umstellen. Also das heißt, Zerstörung der Existenzgrundlage plus Zwang, eine ganz andere Lebensform anzunehmen, um in die neuen gesellschaftlichen Prozesse als Lohnarbeiterin integriert zu werden. Dabei handelt es sich ganz konkret eben um das Verbot des Holzsammelns. Wenn man aber sagt, man verwandelt all das, was bisher tradierte Gewohnheitsrechte waren, in justiziable Strafdelikte, oder man verwandelt das, was bisher gemeinsam genutzter Besitz war, zum Beispiel für freie Viehweide, im Privateigentum, dann heißt es einfach, dass in diesem Prozess die Ökonomie der Gesetzwidrigkeit, das hat Foucault dann später schön beschrieben, der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft angepasst wird. Und das impliziert auf der einen Seite eine Expansion der Straftatbestände, weil alles, was bisher ihrer normalen Lebensform waren, auf einmal verbotene Handlungen sind, die verfolgt werden. Deswegen muss auch das Gefängniswesen entsprechend expandieren. Und es impliziert natürlich Gegenwehr. Das ist das, was Foucault dann für andere Situationen auch beschreibt, was man im Rheinland in dieser Zeit aber auch findet, ne? Die von den Zugriffsrechten ausgeschlossenen Bevölkerungsteile greifen zu immer radikaleren Mitteln, um ihre alten Zugriffsrechte wiederzugewinnen. Aufbrechen von Einfriedungen, Diebstahl oder Töten von Vieh, Brandstiftung, Gewalttätigkeit, Mord. Es ist natürlich klar, wer in diesem Prozess letzten Endes gewinnt, nämlich die staatlich monopolisierte Gewalt, die sich in diesem Prozess auch erst ausbildet, um die neuen Eigentumsrechte durchzusetzen. Und diese Erfahrung, das ist jetzt das, was für Marx dahinter steht, in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie zeigt, die rechtstheoretische oder rechtspraktische Begründung der neuen Eigentumsrechte, also entweder daraus, dass Privateigentum sei was Universelles, was schon immer gegeben sei, oder daraus, dass nur Grund und Boden im Privatbesitz auch anständig genutzt würde. Marx karikiert das dann so, als ob in den Gesetzestexten das Holz selbst sprechen würde, um zu fordern, dass es dem freien Sammeln entzogen wird. Diese ganzen ideologischen Narrative verschleiern einen wirklichen Prozess, in dem es um valente materielle Interessen geht, nämlich die materiellen Interessen der neuen oder auch alten Eigentümer, und die materiellen Interessen all derer, die damit faktisch von einer Enteignung ihrer Lebensgrundlagen betroffen sind. Debatte über Freihandel und Schutzzoll, da muss man jetzt auch nicht so weit gehen. Es geht hier um ein Grundproblem, das kapitalistische Gesellschaften haben. Deswegen werden diese Debatten auch bis heute immer wieder geführt. Das sind dann diese Regelmäßigkeiten, also die Sachen, die nicht zu Ende gehen. Das Grundproblem ist eigentlich einfach Folgendes. Auf der einen Seite haben wir es mit einem weltwirtschaftlichen Charakter der Arbeitsteilung, der Produktion und Distribution zu tun. Und das erfordert einen möglichst freien Verkehr aller Waren. Für Länder, die in diesen Prozess eingebunden sind, eingespannt sind, liegt es eigentlich in ihrem wirtschaftlichen Eigeninteresse, dass sie diesen freien Warenverkehr sichern. Zum freien Warenverkehr gehört natürlich auch der freie Verkehr der besonderen wahren Arbeitskraft dazu. Deswegen sollten sie eigentlich auch ein Interesse an freier Migration bis zu einem gewissen Punkt haben. Auch wenn es sich herausgestellt hat, dass man illegalisierte Migrantinnen viel besser nutzen kann. Das sind sozusagen, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass dieselben Staaten mit folgendem Problem konfrontiert sind, dass nämlich alle sozialen, politischen Integrations- und Regulationsleistungen, die diesen Freitausch irgendwie einschränken, und das müssen sie, weil daran auch sozusagen Existenzbedingungen von Menschen dran hängen, all diese staatlichen Integrations- und Regulationsleistungen existieren bisher fast nur auf der Ebene der Nationalstaaten. Ne? Heute hängt da noch viel mehr dran als das, was jetzt hier aufgezählt ist, Arbeits- und Sozialgesetzgebung, Schutz nationaler Produktionsstätten, heute hängt da auch sowas wie Verbraucherschutz oder Ökostandards dran. Das heißt, aus diesem Impuls heraus haben dieselben Staaten, die eigentlich am Freihandel interessiert sein müssen, gleichzeitig ein Interesse am Protektionismus, also an Schutzzöllen. Das ist eine Spannung, die nicht aufgelöst werden kann. Das wäre einer von diesen prozessierten Widersprüchen, sondern die wälzt sich sozusagen in dieser Systemdynamik in immer neuer Form einfach nur weiter. Deswegen werden diese Debatten auch bis heute notwendig immer geführt. Damit ist schon gesagt, die Bezugsprobleme, die den jungen Marx dazu führen, dass er sich gesellschaftliche Wirklichkeit anguckt, sind bis heute valent, weil es Bezugsprobleme sind, die in den Grundlagen unserer Produktionsverhältnisse verankert sind. Zum Beispiel wäre eine heutige Form dessen, was Marx in den Holzdiebstahlgesetzen beschreibt, dessen, was Dürre mit dem breiter gefassten Begriff der kapitalistischen Landnahme bezeichnet, dass also immer weitere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, also nicht nur die landwirtschaftlichen Grundlagen, um die es bei Marx noch geht, sondern zum Beispiel auch die Art und Weise der Reproduktionsbeziehungen, der Fürsorgearbeit und so weiter und so fort, irgendwie unter die kapitalistische Logik subsumiert werden und das heißt in gewinnbringende Faktoren des Produktionsprozesses verwandelt werden, was gleichzeitig sozusagen die freie Kontrolle aller Beteiligten ausschließt. Und wir haben das, was die ursprüngliche Akkumulation bei Marx ist, also erstmal die Primärenteignung von ganzen Bevölkerungsgruppen, das haben wir in der fortgesetzten Krise seit den 1970er Jahren massiver wieder in den Formen von Landgrabbing sogenannten in der Peripherie oder auch in solchen Sachen wie Saatgutpatente. Ne? Weil Saatgutpatente sind sozusagen nichts anderes als eine technologisch veränderte Form. Wenn Sie Saatgutpatente haben, zerstören Sie einfach sozusagen das, was eigentlich ja, tausende lang so gemacht worden ist, dass man einen Teil der Ernte zurückhält, um neu zu sehen. Und zwingen die Leute dazu, das Saatgut jedes Jahr neu zu kaufen. Damit zwingen sie sozusagen, außer wenn sie einen Rechtsbruch begehen wollen, in die globalen Distributionsketten einzutreten. Und die einfache Verwendung von Saatgut, zum Beispiel in der Peripherie, also in der sogenannten Dritten Welt, wird damit eben justiziables Strafdelikt, was verfolgt werden muss, damit die Leute das Saatgut bei irgendwelchen Konzernen wie Monsanto kaufen. Ne? Die anderen Debatten, Freihandel und Schutzzölle, das ist CETA und TTIP aktuell. Sie sehen also, es hat sich in der Grundstruktur nicht so viel verändert. Der französische und englische Frühsozialismus, um den es jetzt bei Marx geht und auf den ich in der dritten Sitzung nochmal zu sprechen kommen werde, ist jetzt erstmal eine Reaktion auf diese Transformationskrisen und eine Antizipation anderer Möglichkeiten gesellschaftlicher Ordnung und Organisation, die vielleicht auch da wären. Und bei Marx ist es so, die Grundhaltung, die sich in diesem Zitat ausdrückt, er sympathisiert irgendwie mit diesen sozialistischen Strömungen, kritisiert aber ihre Stümperei. Also es geht darum, dass es ein unzureichendes Verständnis der grundlegenden gesellschaftlichen Zusammenhänge der kapitalistischen Produktion und damit aber auch ein unzureichendes Verständnis der wirklichen Möglichkeitsbedingungen anderer Gesellschaftsformen bei ihnen gibt. Diese Kritik an realen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen und an ihrer Verarbeitung in anderen ideologischen Strömungen der Zeit führt Marx jetzt, das ist die Äußerung, zur Auseinandersetzung mit der politischen Ökonomie, bei Smith und Ricardo vor allen Dingen. Das Wichtige ist jetzt, dass diese Auseinandersetzung bei Marx mit multiplen epistemologischen Brüchen und mit der Erarbeitung neuer analytischer Werkzeuge verbunden sind. Das ist erstmal der Bruch mit dem deutschen Idealismus, das ist dann die Kritik und der Bruch mit dem Frühsozialismus, auf die ich gesondert eingehen werde in der dritten Sitzung. Und es ist schließlich der Bruch mit dem Theoriefeld der politischen Ökonomie, von dem Marx selbst zunächst zur Kritik der anderen Strömung ausgeht. Zunächst der Bruch mit dem deutschen Idealismus. Marx sagt selbst, dass er den vor allen Dingen in der Revision der hegelischen Rechtsphilosophie vollzogen hat. Da steckt jetzt viel drin. Ich will Ihnen zwei, drei Sachen kurz verdeutlichen. Das Wichtige und das, was Marx an Hegel auch interessiert, weswegen er den spannend findet, ist, dass in Marx Rechtsphilosophie, dass in Hegels Rechtsphilosophie eigentlich alles schon enthalten ist, was Marx später ausführen wird, nämlich in dem Kapitel über die bürgerliche Gesellschaft und dort vor allen Dingen in dem Abschnitt über das System der Bedürfnisse. Dort zeigt der Hegel nämlich sehr schön, dass die reine Marktgesellschaft konstitutiv von Widersprüchen und von inneren Zerrissenheiten durchzogen ist. Was sind das für Widersprüche? Nur zwei, an denen das sehr leicht fassbar wird. Nun, auf der einen Seite sieht Hegel ganz klar, die gesellschaftliche Arbeitsteilung führt, wie der Smith das so schön betont hat, zu einer allgemeinen Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums und der gesellschaftlichen Mittel der Reichtumsproduktion. Aber gleichzeitig tut sie dies in einer Form, die mit der Verarmung der individuellen Fähigkeiten, also der totalen Pauperisierung, die bei Hegel eben nicht nur eine ökonomische ist, sondern die totale Entmündigung der Arbeitskräfte, die in diesen Prozess eingespannt sind, dass sie damit einhergeht. Eine andere Beobachtung wäre die, dass gerade die Form, in der die Lohnarbeitenden, also die früheren Holzsammler, jetzt in den kapitalistischen Prozess integriert sind und die Formen, die sie auch brauchen, um überhaupt ihre Existenzgrundlagen zu gewinnen, gleichzeitig die manifesten Formen ihrer Ausbeutung und Unterdrückung sind. Also auf der einen Seite was sehr Positives und Wichtiges, neue Formen der Lebensgewinnung, auf der anderen Seite etwas, was eher negativ konnotiert wäre. Das wären eben solche Spannungen, die im System der Bedürfnisse drinstecken. Was Marx jetzt kritisiert an Hegel, ist folgendes Missverständnis, dass nämlich Hegel die rechtlichen und politischen Entwicklungen als Selbstbewegung der Ideen fasst, deswegen auch Idealismus, der sich nur, dieser Prozess arbeitet sich irgendwie für Hegel nur durch diese schlechtere Wirklichkeit durch und bringt etwas Neues zur Entstehung. Also deswegen ist es auch nicht so einfach, dass die Ideen sich selbst bewegen. Der objektive Geist muss bei Hegel immer erst durch die gesellschaftliche Wirklichkeit durchgehen. Das macht ihn auch ein bisschen komplizierter und faszinierender. Aber am Ende ist es sozusagen die Bewegung der Begriffe und Ideen, die irgendwo mit einer höheren Synthese endet. Diese höhere Synthese ist für Hegel nun das Recht und der Staat und der preußische Staatsbedienstete war, natürlich vor allen Dingen der preußische Staat, der irgendwie der übergeordnete und integrierende Repräsentant des gesellschaftlichen Ganzen sein soll. Und deswegen ist es dann die Aufgabe des Staates, auch bei Hegel, sämtliche Widersprüche und Zerrissenheiten der Marktgesellschaft zu versöhnen. Oder Hegel glaubt, dass er das könnte. Und das macht ihn eigentlich zum gedanklichen Vater all dessen, was später der Sozialstaat sein wird, weil das ist auch sozusagen der Glaube der SPD bis heute, dass man nur mit guter staatlicher Politik alle Widersprüche der Gesellschaft versöhnen und auch lösen könnte. Für Marx ist die Sache ein bisschen komplizierter und das ist die erste wesentliche Kritik an Hegel. Marx geht nämlich davon aus, dass das Recht und der Staat nur ausdifferenzierte Funktionselemente der in sich widersprüchlichen Einheit der modernen Gesellschaft ist. Das ist ein wichtiger Gedanke, der uns bei Luhmann dann wieder begegnet wird. Das heißt, die moderne Gesellschaft ist keine Einheit, sondern verschiedene Funktionselemente sind in ihr so ausdifferenziert, dass sie selbst miteinander in Widerspruch geraten und nicht mehr miteinander zur Deckung zu bringen sind. Aber gleichzeitig ist es so, Recht und Staat, von dem Hegel glaubt, die Widersprüche versöhnen zu können, sind einfach nur ein anderer Ausdruck der Widersprüche der modernen Gesellschaft. Was heißt das jetzt konkret? Hegel glaubt eben, dass der politische Staat als übergeordnete politische Sphäre eine Sphäre sei, in der die ökonomischen Unterschiede keinen Unterschied mehr machen. Das glaubt nicht nur Hegel, das sagt Ihnen auch bis heute jeder gute Sozialkundelehrer mit demselben Argument, wie Sie das auch bei Hegel finden, nämlich wir haben doch das allgemeine Wahlrecht und wir haben formal gleiche und freie Rechte für alle. Nun, mit dem allgemeinen Wahlrecht ist auf politische Weise das Privateigentum für alle aufgehoben oder kann als solches gelten, da die Unterschiede der Geburt, des Standes, der Bildung, der Beschäftigung jetzt unpolitische Unterschiede werden. Für Marx ist die Sache ein bisschen anders. Für Marx ist es nämlich so, dass erst durch diese Ausdifferenzierung des politischen Staates das Privateigentum, die Bildung, Beschäftigung und so weiter und so fort in ihrer eigenen Logik wirken können. Die Ausdifferenzierung des Staates heißt nämlich einfach nur, er erklärt die Unterschiede für unpolitische Unterschiede, kann deswegen aber sozusagen die Eigenlogiken des Privateigentums und der freien und gleichen Ausbeutungsverhältnisse halt einfach weiterlaufen lassen oder nur nachträglich regulieren. Das heißt, für Marx ist der Witz der ganzen Sache, dass formale Gleichheit faktische Klassen- oder Geschlechterdifferenzen gerade nicht aufhebt, sondern einfach nur garantiert, dass sie sich rechtlich ungehindert reproduzieren können. Wenn ich nämlich Sachen, die in der faktischen gesellschaftlichen Wirklichkeit in ungleichen Beziehungen stehen, so behandle, als wären sie einfach gleiche, dann heißt es einfach, dass ich sozusagen die faktischen Unterschiede und auch die Zwangslagen, in denen sich die Individuen vielleicht befinden, ignoriere und dann das, was halt irgendwie Ausdruck von gesellschaftlichen Ungleichheitsbeziehungen ist, am besten in freien Willen zurückübersetze. Ja, so wie das jeder gute CDU, CSU, SPD-Politiker sagt, wir wollen, dass Frauen sich selbst um ihre Kinder kümmern können, wenn sie das auch wirklich frei wollen und sich frei dafür entschieden haben. Die interessante Frage ist halt, wo liegt die Freiheit der Entscheidung? Und das ist eben das andere große Thema gegen Hegel für Marx, dass die klassenspezifisch faktisch ungleicher rechtlicher und politischer Partizipationsmöglichkeiten sich dann auch wieder auf der Ebene der Politik durchsetzt. Großes Thema der Soziologie bis Bourdieu, ne, die ungleiche Wahlbeteiligung zum Beispiel in Abhängigkeit von Klasse und Geschlecht. Und genau um solche Sachen geht es hier. Für Marx ist es jetzt jedenfalls so, dass der Staat, statt die faktischen Unterschiede aufzuheben, erst unter ihrer Voraussetzung überhaupt existieren kann, würde er... Das wäre dann der weitergefasste Gedanke, auf den ich in der dritten Sitzung noch ein bisschen komme. Würde man diese Unterschiede aufheben, würde nämlich zugleich die Notwendigkeit des Staates als einer spezialisierten, ausdifferenzierten Funktion, die mit Gewalt bestimmte gesamtgesellschaftlichen Interessen durchsetzt, vielleicht wegfallen, weil die Individuen auch auf Grundlage der Kommunikationstechniken in anderer Weise instand gesetzt würden, ihre gesellschaftlichen Bedürfnisse und Interesse anders miteinander auszuhandeln als durch dieses Zwangs- und Gewaltinstrument. Also das Wesentliche ist, der Staat ist für Marx nicht die Lösung, sondern er ist einfach nur ein anderer Ausdruck der zugrunde liegenden Probleme. Analytisch heißt das dann erstmal, Rechtsverhältnisse wie Staatsform müssen aus Verhältnissen der bürgerlichen Gesellschaft erklärt werden und der Anspruch, die Anatomie, also die Grundstruktur, das Skelett und vielleicht auch ein paar Muskeln dieser bürgerlichen Gesellschaft, findet sich in den Analysen der politischen Ökonomie seiner Zeit. Jetzt ist es wichtig festzuhalten, dass Marx Kritik Einlass an Hegel zumindest beibehält, und das ist der Anspruch, Wirklichkeit als Totalität eines sich entwickelnden Systems von Beziehungen aufzufassen. Der Fehler, den der Hegel aber vorwirft, ist, dass das, was Hegel für das Ganze nimmt, nämlich die Ideen oder die Rechtsform, selbst nur ein zu erklärendes Moment in einem umfassenderen Geflecht gesellschaftlicher Beziehungen bilden. Also Anspruch sozusagen, Analyse, die nicht von Einzelfällen ausgeht, sondern systemische Beziehungen herstellt und deswegen oder darüber auch einzelne Phänomene erklärt, der kommt von Hegel, wird aber sozusagen auf ein neues Level gehoben, was es dann eben auch erlaubt, auf den Hegel so ein bisschen herabzugucken. Wobei so einfach ist es auch nicht, weil Hegel, Marx holt aus dem Hegel eigentlich in der Kritik alles, was er dann als Kritik gegen Hegel wendet, aus Hegel selbst raus, um einfach zu zeigen, dass das nur in einen sinnvolleren Zusammenhang gebracht werden muss, als der Zusammenhang, in den Hegel das stellt. Das ist wieder diese Rekombination von Elementen, Crossover, der Kritik, die man bei anderen Leuten schon vorgefunden hat. Marx geht jetzt in den nächsten Schriften noch einen Schritt weiter, in der sogenannten Kritik der deutschen Ideologie, weil es ist so, dass die ganze Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie eigentlich noch vom Standpunkt der junghegelianischen Philosophie mit Hegel gegen Hegel argumentieren will. Die Kritik der deutschen Ideologie wird für Marx und für Engels als Co-Autor dann zur Abrechnung mit dem eigenen philosophischen Gewissen. Der Anspruch ist so ganz schön formuliert: Man muss die Philosophie beiseite liegen lassen, man muss aus ihr herausspringen und sich als gewöhnlicher Mensch an das Studium der Wirklichkeit geben, wozu auch ein literarisch ein ungeheures, den Philosophen natürlich unbekanntes Material vorliegt. Philosophie und Studium der wirklichen Welt verhalten sich zueinander wie Onanie und Geschlechtsliebe. Was steckt jetzt in diesem schönen Zitat drin? Es ist natürlich keine wirkliche Verächtlichmachung der Philosophie, weil, um aus der Philosophie herauszuspringen, muss man erstmal in ihr drin gewesen sein, und in gewisser Weise ist die Philosophie auch das Tapet, mit dem sich Marx abstößt, um aus ihr herauszuspringen. Und was den Vergleich der Onanie mit der Geschlechtsliebe angeht, naja, also der Marx war nicht Brüde oder so, also Marx hätte immer gesagt, Onanie ist auch schön, ist aber halt doch was anderes, weil es geht halt einfach um die selbstbezügliche Anwendung, damit vielleicht auch um den Leerlauf bestimmter Instrumente, die halt vielleicht in ein dialogischeres Verhältnis zu einem Partner, einer Partnerin gebracht, anders eingesetzt werden können. Das ist hier die gesellschaftliche Wirklichkeit, also das steckt in dieser Formulierung drin. Wie will der Marx das machen? Der Anspruch wird formuliert in der deutschen Ideologie mit einem Begriff, den Sie alle schon mal gehört haben, wahrscheinlich irgendwo historischer Materialismus. Man muss sich aber mal genauer angucken, was da eigentlich dahinter steckt. Diese Geschichtsauffassung beruht darauf, den wirklichen Produktionsprozess von der materiellen Produktion des unmittelbaren Lebens ausgehend zu entwickeln und die mit dieser Produktionsweise zusammenhängenden und von ihr erzeugte Verkehrsform als Grundlage der ganzen Geschichte aufzufassen und sie sowohl in ihrer Aktion als Staat darzustellen, wie die sämtlichen verschiedenen theoretischen Erzeugnisse und Formen des Bewusstseins, Religion, Philosophie, Moral etc. etc. aus ihr zu erklären und ihren Entstehungsprozess aus ihnen zu verfolgen, wo dann natürlich auch die Sache in ihrer Totalität und darum auch die Wechselwirkung dieser verschiedenen Seiten aufeinander dargestellt werden kann. Was ist jetzt dieser Anspruch? Erstmal ist es wichtig, das wird bei dem Begriff Materialismus dann oft missverstanden, der Gegenstand und Ausgangspunkt ist für Marx eben keine universelle materielle Wirklichkeit, die es immer gegeben hat und immer geben wird, sondern es ist eine jeweils historisch-gesellschaftliche Bestimmung der Gestaltung der materiellen Beziehungen der Menschen untereinander, also der Produktions-, Distributions- und Konsumbeziehungen. Es ist also eine gesellschaftliche Größe. Wenn Marx von der Materialität der Verhältnisse spricht, dann geht es um eine gesellschaftliche Materialität und nicht um etwas, das so unveränderlich und fix ist wie dieses Pult hier, obwohl in die Relativitätstheorie dazu auch etwas anderes erzählen könnte. Ne? Also es geht um gesellschaftlich-historische Beziehungen. Der Anspruch ist jetzt, dass aus der basalen Struktur dieser Produktions-, Distributions- und Konsumbeziehung, also der Art und Weise, wie Menschen ihren Lebensprozess miteinander gestalten und sich selbst erhalten, die Gesellschaft reproduzieren, dass aus dieser Grundstruktur auch die Gestalt und die Funktion der jeweiligen ideologischen Formen zu erklären ist. Das heißt jetzt zum Beispiel ganz konkret, die Linkshegelianer, mit denen Marx als sein eigenes philosophisches Gewissen, mit denen Marx seine Abrechnung vollzieht, die bilden sich nicht nur einfach ein, dass das Bewusstsein irgendwie frei ist oder dass es das freie Subjekt gäbe, sondern diese Einbildung hat selbst ihre Grundlagen in bestimmten gesellschaftlichen Positionen und in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen der Arbeitsteilung, in der diese Junghegelianer eine bestimmte Position einnehmen. Ganz basal ist das zum Beispiel die Trennung geistiger und körperlicher Arbeit, die halt einfach einige Menschen dazu bringt, nicht so besonders viel Zeit zu haben, ihre kognitiven Potenziale zu entwickeln, andere Menschen aber so weit von der gesellschaftlichen Wirklichkeit und auch von den Reibungen mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit entlastet, dass sie dazu kommen können, nicht wie Mannheim das später meinen wird, frei zu schweben, aber doch auf jeden Fall ziemlich frei zu drehen. Das heißt, wenn Sie sich viel soziologische Gedankenproduktion bis heute angucken, dann können Sie auch das Freidrehen der freidrehenden Intellektuellen häufig in schöner Reinkultur beobachten. Es geht aber darum zu verstehen, warum kommen Leute überhaupt dazu, sich einzubilden. Alles kommt aus der Bildung oder aus dem Geist, eben weil das die Teile sind, mit denen Sie sozusagen Ihren Lebensgewinnungsprozess in Arbeitsteilungsverhältnissen nur gewinnen können, in denen sie gleichzeitig von allen anderen Möglichkeiten der Betätigung weitgehend abgeschnitten sind. Das heißt, sozusagen bestimmte ideologische Einbildung auf konkrete gesellschaftliche Verhältnisse zurückzuführen. Ebenso wie halt der Anspruch dann mit der Erklärung der herrschaftsreproduktiven Funktionen der Gedankenproduktion. Das hat für Marx nämlich nichts damit zu tun, dass man jetzt den Junghegelianern oder irgendjemanden sonst einfach vorwürfen kann, ihr seid blöde Ideologieproduzenten, sondern es gibt einfach objektive Strukturen der Verfügung der Mittel über die Produktion und Distribution von Gedanken. Und in diesen objektiven Strukturen bilden jetzt die konzeptiven Ideologen, wie Marx die nennt, eine sehr spezielle Fraktion der herrschenden Klasse. Sie sind nämlich sozusagen auf der Ebene der Gedankenherrschaft tatsächlich an Herrschaftsprozessen beteiligt, sind aber gleichzeitig als abhängige Lohnarbeitende an Universitäten oder in irgendwelchen Stiftungen selbst abhängig von anderen gesellschaftlichen Prozessen. Und das heißt, über diese Verfügung über die Mittel der Produktion und Distribution von Gedanken finden natürlich auch bestimmte Ausselektionsprozesse statt. Welche Formen von Kritik sind zum Beispiel im Wissenschaftsbetrieb noch opportun? Für welche Form von Kritik gibt es noch Fördermittel, wenn Sie einen DFG-Antrag stellen? Was geht von vornherein schon in der Formulierung der Fragestellung wirklich zu weit? Daran müssen sich die konzeptiven Ideologen natürlich auch anpassen. Aber das heißt, diese herrschaftsreproduktive Funktion ist auch etwas, das gesellschaftsanalytisch zu klären ist und das nicht auf der Ebene von Einzelindividuen irgendwie verstanden werden kann. Der nächste Anspruch bei Marx ist, dass die Produktionsweise und die Verkehrsform, Gedankenform, irgendwie miteinander in einem komplexen Beziehungsgefüge stehen und dass deswegen das Ganze auch nicht so verstanden werden kann, in so einem klassischen Basisüberbauschematismus, ne, alles kommt unmittelbar aus der Produktionsweise des materiellen Lebens, sondern die Sache muss in ihrer Totalität betrachtet werden. Das heißt, es müssen die Wechselwirkungen der verschiedenen Elemente aufeinander in Betracht gezogen werden und dabei ist kein Element unwichtiger als das andere. Ne? Also das heißt, auch die kleinste Banalität in der Ausgestaltung von Liebesbeziehungen in der Moderne verrät Ihnen vielleicht etwas über grundlegende Arbeitsteilungen der Geschlechter in der Moderne und Sie können die deswegen nicht vernachlässigen. Schließlich geht es darum, dass bei Marx, wenn das alles so komplex miteinander vermittelt und verschränkt ist, die verschiedenen Elemente widersprüchlich agieren und es gleichzeitig auch so ist, dass sie sich in vielfachen Formen ständig überlagern und miteinander in Beziehung stehen, dann heißt es gleichzeitig, dass in diesen Prozessen, die es zu analysieren gilt, immer eine Menge an Kontingenz, Historizität und Entwicklungsoffenheit drin steckt, die alle gesellschaftlichen Verhältnisse betreffen. Das heißt, es gibt vielleicht bestimmte Funktionslogiken und Widersprüche des Kapitalismus, die sich durchziehen von Marx' Analysen bis heute, aber die Art und Weise, wie das gesellschaftlich konkret ausgestaltet wird, wie sich das System reproduzieren kann, läuft immer nur vermittelt über diese Widersprüche zwischen verschiedenen Elementen und über konkrete soziale Beziehungen und Kämpfe zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Und deswegen können Sie immer nur retrospektiv sagen, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich gelaufen, weil das auch voraussetzt, diese vielen Einzelelemente sich jeweils historisch konkret anzugucken. Das heißt jetzt, der historische Materialismus, wie er in der deutschen Ideologie entworfen wird, ist kein übergreifendes geschichtsphilosophisches Modell, als den ihn dann der orthodoxe Marxismus oft deutet, sondern es ist ein Forschungsprogramm und ein relativ offen gehaltenes Forschungsprogramm, das halt bestimmte Begriffe und bestimmte Aufmerksamkeitsraster formuliert. Darauf müssen wir gucken, wenn wir grundlegende gesellschaftliche Beziehungen und Gefüge analysieren wollen. Und das müssen wir machen, aber es sagt uns nichts darüber, wie die Gesellschaft insgesamt schon geschaffen ist. Was jetzt wichtig ist, ich komme zum dritten und letzten Bruch, den Frühsozialismus mache ich, wie gesagt, in der dritten Sitzung, ist, dass Marx Bruch mit der Philosophie und der Kritik, die Kritik am Frühsozialismus weitgehend selbst noch im epistemologischen Feld der politischen Ökonomie argumentiert. Also das heißt, es gibt beim frühen Marx in dieser Zeit zwar einzelne Kritiken an unzulänglichen Begriffen oder auch an bestimmten Naturalisierungen bei den politischen Ökonomen wie Smith und Ricardo, aber die wesentlichen Axiome, Analysekategorien und Begriffe werden einfach dem Theoriefeld der politischen Ökonomie erstmal entlehnt, um von daher sozusagen die Unzulänglichkeiten des Frühsozialismus und des Hegelianismus zu kritisieren. Der Bruch mit dem Theoriefeld der politischen Ökonomie vollzieht sich für Marx erst in den 1850er und 60er Jahren und deswegen heißt diese Werkphase dann eben auch nicht Marx politische Ökonomie, sondern Kritik der politischen Ökonomie. Es geht also um eine ähnlich grundlegende Kritik wie die Kritik, die Marx vorher an der Hegelschen Rechtsphilosophie gemacht hat. Die Kritik bezieht sich erstmal im Wesentlichen darauf, das wird uns in der nächsten Sitzung noch weiter beschäftigen, dass in der politischen Ökonomie halt häufig die Beziehungen, die dargestellt werden, aus der isolierten Perspektive einzelner Marktagenten dargestellt werden und die Erfahrungen dieser Marktagenten sozusagen einfach nur sekundär verdolmetscht werden, wie Marx das nennt, ohne dass aber die dahinterstehende Gesamtstruktur oder vielleicht auch bestimmte Bewegungsgesetzmäßigkeiten erklärt werden können. Also zum Beispiel gibt es keine zufriedenstellende Antwort auf die zyklischen Krisen. Da können Sie bis heute bei den meisten guten neoklassischen Ökonomen, wenn Sie dann doch mal auf die Krisen zu sprechen kommen, die es im Modell eigentlich gar nicht geben dürfte, dann kommen dann sozusagen individualisierende Zuschreibungen. Da waren wieder einige Leute einfach zu gierig oder die Politik hat falsch gehandelt. Dass das nicht als Erklärung ausreicht, zeigt sich schon daran, dass diese Krisen seit ungefähr 300 Jahren einem relativ verlässlich beschreibbaren Muster folgen. Das heißt, es muss irgendwelche Strukturgesetze dahinter geben, die von der Gier von irgendwelchen einzelnen Akteuren oder von schlechten Entscheidungen der Politik oder von irgendwelchen anderen kontingenten Faktoren wie Rohstoffengpässen oder Ähnlichem unabhängig sind. Und die Kritik für Marx ist, wenn wir uns einfach auf die Perspektive des individuellen Marktakteurs begeben, können wir diese Strukturgesetze, die auch den Marktakteuren nur in ihrer konkreten Ausgestaltung erfahrbar werden, können wir nicht entschlüsseln und erfahren. Der nächste Kritikpunkt ist die Kritik am groben Materialismus der Ökonomen, die gesellschaftliche Produktionsverhältnisse als natürliche Eigenschaften angesehen und damit missverstanden hätten. Konkret kann man das an folgendem Beispiel machen. Eine der wichtigsten Naturalisierungen in der klassischen politischen Ökonomie ist halt zu sagen, so ist der Mensch. Das heißt, bei Smith zum Beispiel ist der Markt ein Produkt der natürlichen Neigung des Menschen zu tauschen und worüber sich Marx halt auch lustig macht, wenn Ricardo halt Jäger, Hirschjäger und Biberjäger irgendwo in der Jungsteinzeit aufeinandertreffen lässt, dann fangen die sofort an, in einen regulären Marktaustausch zu treten, was natürlich ziemlich unsinnig ist, weil die gesellschaftlichen Austausch- und Produktionsbeziehungen in vorkapitalistischen Gesellschaften sehr anders geregelt waren. Was Marx jetzt daran kritisiert, außer der einzelnen historischen Unzulänglichkeit der Darstellung, ist, dass in der politischen Ökonomie immer als Erklärung vorausgesetzt wird, was eigentlich erklärt werden müsste. Nämlich zum Beispiel, dass es einen Markt gibt, dass Geld diese Bedeutung hat, dass Individuen diese und jene Interessen haben, dass es diese und jene Interessenkalküle gibt. Und dazu eine kleine Formulierung aus dem Kritik am Wagnerschen Lehrbuch der politischen Ökonomie. Wagner spricht da eben auch sehr viel vom Menschen und dazu fragt Marx, der Mensch, ist hier die Kategorie Mensch gemeint, so hat er überhaupt keine Bedürfnisse, weil allgemeine Kategorien natürlich keine Bedürfnisse haben, sondern philosophische Konstrukte sind, so hat er überhaupt keine Bedürfnisse, wenn ein in irgendeiner Form der Gesellschaft schon befindlicher Mensch, und dies unterstellt Herr Wagner, da der Mensch bei ihm, wenn auch keine Universitätserziehung, doch jedenfalls Sprache besitzt, so ist als Ausgangspunkt der bestimmte Charakter dieses gesellschaftlichen Menschen vorzuführen, das heißt, der bestimmte Charakter des Gemeinwesens, worin er lebt, der hier die Produktion, also sein Lebensgewinnungsprozess, schon irgendeinen gesellschaftlichen Charakter hat. Also das heißt, es geht darum, dass man keine Universalaussagen machen kann, sondern ausgehend vom konkreten gesellschaftlichen Charakter, von den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen, auch erklären muss, warum sich individuelle Menschen in einer bestimmten Zeit so verhalten, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wie sie sich eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verhalten. Der letzte und wichtigste Kritikpunkt ist, dass Marx, das ist ein wichtiger Kritikpunkt, weil es auch wieder eine Selbstkritik ist, Marx bricht in dieser Werkphase mit dem, was man den Empirismus oder Positivismus in der politischen Ökonomie, aber auch in der deutschen Ideologie nennen könnte. In der deutschen Ideologie ist es nämlich so, wenn er die Junghegelianer kritisiert, dann beteuert er mit Engels zusammen die ganze Zeit schon fast neurotisch zwanghaft. Wir gehen nur von den wirklichen empirischen Bedingungen aus, wir verlassen sie in keinem Moment. Und wenn Leute was so zwanghaft immer wieder betonen, dann können sie immer misstrauisch sein und sagen, da ist irgendwas falsch. Was ist jetzt daran falsch und was sieht Marx später, was an so einem reinen Empirismus, dass man gesellschaftliche Beziehungen einfach nur anschauen muss, um sie darzustellen, was daran falsch ist? Für Marx ist es wichtig, dass wissenschaftliche Erkenntnis eine eigene theoretische und nicht empirische Ebene braucht. Warum ist das so? Da die Gestalt der ökonomischen Verhältnisse, wie sie sich auf der Oberfläche zeigt, in den Vorstellungen, worin die Träger dieser Verhältnisse sich über dieselben klar zu werden suchen, sehr verschieden von ihrer inneren Kerngestalt und dem ihr entsprechenden Begriff ist, muss das Werk der Wissenschaft eine sehr ausführliche Arbeit sein, welche die sichtbare, bloß erscheinende Bewegung auf die innere, wirkliche Bewegung zu reduzieren sucht. Es geht jetzt eben darum, wenn Phänomene sich für uns als gesellschaftliche Wesen immer nur mit bestimmten gesellschaftlichen Deutungsmustern, die wir im Kopf haben, erschließen und wenn diese Deutungsmuster sich auch mit einer gewissen Notwendigkeit aus unserer Position ergeben, dann können wir nicht beanspruchen, dass wir die Wirklichkeit, wie sie ist, an irgendeinem Punkt wirklich unmittelbar erkennen könnten. Was wir versuchen können, ist Begriffe zu erarbeiten, aber das ist eben eine sehr ausführliche Aufgabe, mit der wir versuchen können, das, was an den einzelnen Phänomenen sichtbar wird, auf eine Struktur zurückzuführen, die nicht unmittelbar sichtbar ist, aber die vielleicht die einzelnen Phänomene für uns erklärbar macht. Das heißt, erscheinende Phänomene durch nicht empirische, theoretisch zu konstruierende Struktur erklären. Für Marx ist deswegen, und das ist wissenschaftstheoretisch und systematisch wichtig, weil das wird auch ein Dauerstreit in der späteren Soziologie sein, müssen wir einfach nur richtig hingucken auf die Phänomene. Sind wir deskriptiv oder haben wir einen erklärenden Anspruch? Oder haben wir am besten wie Weber einen erklärenden und verstehenden Anspruch? Müssen also beides machen. Für Marx ist wichtig, wenn wir einen erklärenden Anspruch haben, dann ist das intuitiv richtige Vorgehen, nämlich empirisch mit dem Realen und Konkreten zu beginnen, immer falsch, da das Beste, was wir dabei erhalten, nur eine chaotische Vorstellung eines Ganzen ist, die aber nicht erklären kann, was dieses Ganze eigentlich ist. Also wir beschreiben dann zum Beispiel Milieus oder Klassen, ohne zu erklären zu können, warum sich bestimmte Grundstrukturen der Klassenunterschiede durch eine Veränderung von Milieus reproduzieren und weiter durchziehen. Die Aufgabe wäre dann für Marx, die Reduktion der gegebenen Komplexität durch analytische Rückführung auf immer einfachere Begriffe. Es geht also erstmal um eine Abstraktionsleistung, die immer dünnere Abstrakter produziert, die für sich selbst wertlos sind, die aber die Einzelbegriffe sind, aus denen dann sozusagen am Ende wieder zum Konkreten aufgestiegen werden kann, nämlich in einer gedanklichen Rekonstruktion einer Totalität von konkreten Beziehungen, wo dann auf einmal sozusagen einfach einzelne Ausformungen der Liebesbeziehung oder vielleicht das ganze Ideal der romantischen Liebe in der Moderne sehr konkrete und sehr manifeste gesellschaftliche Reproduktions- und Ausbeutungsfunktionen erfüllt. Darum geht es auch in einer eigenen Sitzung über Geschlechterverhältnisse in der Moderne dann noch. Also das ist der Anspruch, die Elemente so zu verknüpfen. Was jetzt noch wichtig ist, es gibt dabei, das macht es kompliziert, ne? Patzelt erzählt das Ihnen immer viel einfacher, weil der erzählt Ihnen immer, er hat die richtige Methode, damit die Wirklichkeit und die wirklichen Begriffe wirklich in seinen Analysen und Interpretationen sich aussprechen. Hier ist es komplizierter, weil Marx fordert sie zum eigenen Denken auf, weil es kann bei Marx keine unmittelbare Deckung von Theorie und Wirklichkeit geben. Das betrifft auch seine eigene. Ein Gedankenkonkretum ist in fact ein Produkt des Denkens, des Begreifens, keineswegs aber das außer oder über den Anschauungen und Vorstellungen denkenden und sich selbst gebärenden Begriffs, sondern der Verarbeitung von Anschauungen und Vorstellungen in Begriffe. Das Ganze, wie es im Kopfe als Gedankenganzes erscheint, ist ein Produkt des denkenden Kopfes, der sich die Welt in der ihm einzig möglichen Weise aneignet, eine Weise, die verschieden ist von der künstlerischen, religiösen, praktisch-geistigen Aneignung dieser Welt. Das heißt, das, was die wissenschaftliche Theorie macht, ist nicht nur sozusagen, nicht einfach die eine objektive Wahrheit zu verkünden, sondern es ist der Versuch, im Kopf durch Begreifen etwas nachzuvollziehen. Und es ist auf der anderen Seite nicht die einzige legitime Form der Verarbeitung von Erfahrungen in ideologische Formen, weil es gibt andere Formen, die anders funktionieren und die ebenso ihre Berechtigung haben. Was dann Marx' Anspruch allerdings ist, darauf werden wir in der dritten Sitzung kommen, ist, dass man natürlich prüfen kann, einfach in der Erklärungskraft, die eine Theorie hat, ob diese gedankliche Struktur halt halbwegs mit den wirklichen Sachverhalten übereinstimmt. Und das sieht man am besten darin, wenn bestimmte Erklärungsangebote funktionieren oder wenn bestimmte Entwicklungen real in irgendeiner Form in realen Phänomenen wieder festgestellt werden können. Wenn also bestimmte Theorie- und Analyseraster tatsächlich mit den Einschränkungen, die im Soziologischen immer gelten, sowas wie Prognosen über zukünftige gesellschaftliche Entwicklungsverläufe erlauben. Gut, ich habe noch 10 Minuten. Die verbinde ich noch damit, Ihnen vorgreifend etwas zu erläutern, was das jetzt alles für den Stand der marxischen Theoriebildung bedeutet, mit dem wir uns in der nächsten Sitzung beschäftigt werden, wo es dann um die konkrete Analyse kapitalistischer Gesellschaften geht. Dazu will ich jetzt aber doch Ihnen noch eine Klärung von Grundbegriffen mit nach Hause geben. Nochmal ein Original-Marx-Zitat. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Verhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Keine unmittelbare Deckung, sondern Entsprechung, das ist auch ein Unterschied, welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt, bedingen ist auch wieder was anderes als kausal bestimmen, die macht nämlich nur bestimmte Sachen wahrscheinlich. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Was heißt das jetzt? Erstmal müssen wir wissen, was in diesen Begriffen eigentlich drinsteckt. Produktionsverhältnisse sind nicht irgendwas Statisches, es sind erstmal Verhältnisse, also dynamische Beziehungen. Und in diesen Verhältnissen steckt jetzt die Gesamtheit der für die historischen Formen der Produktion und Austauschbeziehungen einer Gesellschaft relevanten gesellschaftlichen Verhältnisse drin. Das heißt, die unmittelbar ökonomischen Beziehungen im Arbeitsprozess gehören ebenso zu den Produktionsverhältnissen wie die konkreten rechtlichen und politischen Regulierungen, genauso wie die kulturellen Verhältnisse, die Konsumverhältnisse oder auch die Klassen- und Geschlechterverhältnisse, die an diesen Produktionsverhältnissen dranhängen. Das heißt, Produktionsverhältnisse ist einfach sozusagen ein Begriff, den Sie weitgehend bei Marx synonym verwenden können mit gesellschaftliche Verhältnisse, die in irgendeiner Art und Weise für die Reproduktion dieser Gesellschaftsformation mit dieser Wirtschaftsweise relevant sind. Produktivkräfte, das ist bei Marx die Gesamtheit der natürlichen und gesellschaftlichen Faktoren, die über den Grad der prinzipiell erreichbaren Arbeitsproduktivität bestimmen. Das heißt, Arbeitsproduktivität, Sie alle wissen, dass in früheren Gesellschaften unglaublich viel Zeit dafür notwendig war und aufgewendet werden musste, um die unmittelbaren Lebensnotwendigkeiten zu reproduzieren und dass entsprechend wenig Zeit für irgendwelche Entwicklungen oder immer neue Gadgets und so weiter und so fort geblieben ist. Dass aber durch Arbeitsteilung, durch Arbeitsorganisation, durch neue Technologien die notwendige gesellschaftliche Arbeit reduziert werden kann. Also in derselben Arbeitszeit, in der Sie früher eins von diesen Dingern herstellen konnten, können Sie heute 300 von dem Klöder rausschmeißen. Und abgesehen davon, dass damit immer schneller und immer mehr produziert wird, was auch dann zur TUBI verweist mit bestimmten ökologischen Problemlagen, heißt es natürlich auch, dass die gesellschaftlichen Möglichkeitsräume dessen, was mit dieser Arbeitsproduktivität gemacht wird, sich verändern. Und dass in irgendeiner Form die Produktionsverhältnisse diesen veränderten Möglichkeitsräumen, die durch Arbeitsteilung, wissenschaftlich-technische Produktion entstanden sind, angepasst werden. Jetzt ist das mit den Produktivkräften so eine Sache, die haben nämlich eine objektive Seite. Ich habe schon gesagt, Naturkräfte, Wissenschaft, Technik, Arbeitsorganisation sind da die Stichworte. Sie haben aber auch eine vorausgesetzte subjektive Seite. Das, was Marx das Capital Fixed Being Man Himself nennt, also sozusagen das Humankapital, wie wir das heute nennen. Und dieses Capital Fixed Being Man Himself, das ist der Grad des Arbeitsvermögens, der Arbeitsfähigkeit vergesellschafteter Individuen. Und das hat jetzt wieder sehr konkrete Voraussetzungen. Die Art und Weise, wie nämlich Individuen arbeitsfähig sind, hängt von der Lebensqualität, von ihrem Bildungsstand, von den allgemeinen Kompetenzen und Motivationslagen ab, die wieder sehr viel sozusagen mit Produktionsverhältnissen zu tun haben, möglicherweise auch mit Unzufriedenheiten, dass man sehr hoch qualifiziert ist, aber in den bestehenden Parametern nur Bullshit-Jobs machen darf oder auch Wissenschaft weitgehend zum Bullshit-Job verkommen ist, während gleichzeitig ein Bewusstsein für andere Möglichkeiten auf Seite dieser subjektiven Produktivkräfte vorhanden ist. Wenn man sich jetzt anguckt, was da alles drinsteckt, dann könnte man sehen, dass mit diesem Begriff Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte und das Verhältnis zwischen den beiden Sachen eigentlich alles angesprochen ist, was uns als Soziologinnen und Soziologen in irgendeiner Form beschäftigen sollte, nämlich die elementaren Zusammenhänge gesellschaftlicher Funktionslogiken und Dynamiken mit der Produktionsweise. Und dahinter stecken eben nicht nur die Klassen- und Geschlechterverhältnisse inklusive bestimmter latenter Konfliktlagen, die reproduziert werden. Es stecken genauso dahinter die im engeren Sinne politischen Formen. Es stecken dahinter die im weiteren Sinne politischen Formen. Darauf werde ich im Einzelnen dann in einzelnen Sitzungen auch noch eingehen. Zum Beispiel Weltsystemanalyse, Dependenztheorie behandelt halt im Ausgang von Marx auch die politischen und ökonomischen Beziehungen zwischen sogenanntem Zentrum und sogenannter Peripherie, wo man sagen kann, okay, was hier bei uns im Zentrum läuft, ist ohne dass das, was in der Peripherie läuft, eben unverständlich, muss also als ein gemeinsames Verhältnis, als ein gemeinsamer Komplex von ökonomischen, rechtlichen, politischen Beziehungen in der Weltgesellschaft analysiert und begriffen werden. Letzter wichtiger Punkt, die Grundbegriffe sind immer Verhältnisse und Kräfte bei Marx und das heißt, es geht um dynamische Relationalkonflikte. Es geht also nicht um irgendeine Substanz, ne? Auch Klassen sind nicht einfach Substanzen, sondern es sind Klassenverhältnisse. Es geht um Beziehungen, die verschiebbar sind und Beziehungen, die in der Gesellschaft selbst permanent umkämpft sind. Und das bringt dann was sehr Spezielles rein in die gesellschaftlichen Verhältnisse, nämlich eine in ihnen schon immer angelegte gesellschaftliche Evolutionsdynamik. Und da wir jetzt aber schon in der letzten Minute sind, werde ich einfach, weil es dann in der nächsten Sitzung auch genau darum geht, mit der letzten Folie für heute aufhören, bevor ich dann nochmal durchrausche, anfangen. Ich höre jetzt auf und werde Ihnen erklären, wie Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte bei Marx dann in der Theorie der kapitalistischen Gesellschaft und der Kapitalakkumulation vor allen Dingen in einem permanenten Widerspruchsverhältnis begriffen sind und was das für die Entwicklungsdynamik dieser Gesellschaft so alles bedeutet. Soweit für heute. Ich hoffe, obwohl das manchmal alles etwas kompliziert ist, gerade wenn man sich in eine neue Denkform eingewöhnt, wenn man nicht in der normalen Form immer hört, so und so ist es, ne, sondern halt irgendwie gedanklich auch noch nachvollziehen muss, wie eine bestimmte Denkentwicklung sich vollzogen hat. Ich hoffe trotzdem, war es einigermaßen spannend und Sie bleiben am Ball. Vom Abstrakten zum Konkreten aufsteigen heißt halt auch, dass jede weitere Vorlesung auf der Grundlage der abstrakten Grundlagen dann immer konkreter werden kann. Okay.